Ein bisschen Spaß muss sein, dann ist die Welt voll Sonnenschein. So gut wie wir uns heute verstehen, so soll es weitergehen. Ein bisschen Spaß muss sein. Roberto Blanco, der Künstler, erschütterte Deutschlands Nachrichtenredaktionen in der vergangenen Woche mit der Feststellung, er möchte kein Schlagersänger mehr sein, sondern als Entertainer bezeichnet werden. Da haben wir uns natürlich überlegt, wie wir künftig bezeichnet werden möchten. Wir sind ja nun mal Radio-Entertainer. Das wollen wir künftig nicht mehr sein. Im Zeitalter der Überwachung wollen wir uns Decknamen zulegen. Fällt dir da was ein, Fischer? Ich würde mir gerne den Decknamen Maulwurf 3 zulegen. Gut, dann bin ich Sperber 4 und nachdem wir uns jetzt in den Deckmantel der Anonymität begeben haben, gucken wir mal, was es musikalisch alles so zum Thema Überwachung gibt. Zum Beispiel Jamo Thomas, I Spy for the FBI. Marabu-Flashback, Jamo Thomas mit I Spy for the FBI. Es geht um Überwachung und dergleichen. Und das Ganze geht natürlich auch nicht ohne David Bowie. Genau. Und da zurzeit alle Welt vor den Amerikanern und ihren Überwachungsgeheimdiensten Angst haben, drängt sich natürlich ein Titel von David Bowie auf. Vom 97er Album Earthling, I'm Afraid of Americans. Kein Flashback ohne Bowie. Aber Göbel, ist diese Moderation nicht im Zeitalter der kompletten Überwachung etwas leichtfertig? Genau, wir haben sie ja unverschlüsselt gemacht und man sollte ja seine Kommunikation möglichst verschlüsseln. Lass uns das nachträglich tun. Sperber 4, die Eulen sind nicht das, was sie scheinen. Maulwurf 3, zum Sehen geboren, zum Schauen bestellt, dem Turme geschworen, gefällt mir die Welt. Ich blicke in die Ferne, ich sehe in der Nähe den Mond und die Sterne, den Wald und das Reh. So sehe ich in allen die ewige Zier, und wie mir's gefallen, gefall ich auch mir.

Frau gebracht. Was hat vor dem Feind, obwohl keiner so recht weiß, wer ist damit gemeint? Angst überholt zu werden, Angst vor Konkurrenz, Angst vor der Dummheit, vor ihrer Intelligenz. Als Methode angewandt, das Einschüchtern ist geplant, anstellt ruhig, als kriegt klein. Als Tor im Munde, als rauszugehen, zu viel Vertraulichkeit, einfach Angst zu verblöden vor der Endgültigkeit, sich an alles zu gewöhnen, aus Angst vor der Zeit, einfach Angst zu verblöden, bereits mundtot zu sein. Angst vor dem Aus, es allen recht zu machen. Angst ist auch, Angst sich zu fehlen. Angst alleine zu sein. Angst vor der Angst, wir schlafen ein. Angst vor der Angst. Herbert Grönemeyer, Angst in einem Flashback mit Fischer und Göbel zum aktuellen Thema Überwachung. Und wir waren schon wieder leichtsinnig, wir haben schon wieder unverschlüsselt moderiert. Was ist, wenn jetzt die NSA mithört? Also Maulwurf 3, langsam macht mir das ein bisschen Sorgen. Lass uns mal wieder eine verschlüsselte Moderation machen. Recht hast du, Sperber 4, beginne. Mein Scheid hat Ihnen etwas zu sagen. Das Spionieren, Sperber 4. Scheins ist deine Lust, allwissend bin ich nicht, doch viel ist mir bewusst. Thank you. Sperber 4 mit dem Verschlüsseln, das ist ja so eine Sache. Ja, man sollte uns ja auch möglichst trotzdem noch ein bisschen verstehen. Deswegen mal wieder was mit Klartext. Soeben sagten wir verschlüsselt Ennio Morricone an. Und jetzt unverschlüsselt John Barry. Sperber 4. So bleibe denn die Sonne mir im Rücken, der Wassersturz, das Felsenriff durchbrausend. Ich schau ich an, mit wachsendem Entzücken, von Sturz zu stürzen, wälzt er jetzt in tausend. Dann aber tausend Strömen sich ergießend, hoch in die Lüfte, Schaum an Schäume sausend. Allein, wie herrlich, diesem Sturm ersprießend, wölbt sich des bunten Bogens Wechseldauer. Bald reingezeichnet, bald in Luft zerfließend, umherverbreitend, duftig kühle Schauer. Der spiegelt ab das menschliche Bestreben, ihm sinne nach und du begreifst genauer, am farbigen Abglanz haben wir das Leben. Maulwurf 3, meine Erwiderung ist etwas kürzer. Sie ist voller Mysterien. Dann jetzt wieder unverschlüsselt. Die Rolling Stones haben sich auch mit Überwachung beschäftigt und sie haben einen Geniestreich auf ihrem 1974er Album It's Only Rock'n'Roll dazu abgeliefert. Hier ist Fingerprint Fire. Yeah. who's the man on the corner? That corner over there. I don't know. Where you better lay low. Das waren die Rolling Stones, Fingerprint File, und darin heißt es ja, and there's some little jerk of the FBI keeping papers on me 6 feet high. Das waren noch Zeiten. Damals war es noch Papier und auch nur 6 Fuß hoch. Heute sammelt die NSA Milliarden Gigabyte von Daten. Aber irgendwie prophetisch und beängstigend zugleich dieser Song von 1974. Fischer und Göbel im Marabu-Flashback zum Thema Überwachung. Ich lese von meinem Papierblatt jetzt den nächsten Titel ab. FBI, FBI. Mm-hmm. Übrigens, meines Wissens nach wurde die amerikanische Bundespolizei Federal Bureau of Investigation, FBI, in den 20er, 30er Jahren gegründet. Und zwar nachdem ein bekannter Bankräuber und Krimineller, John Dillinger, immer wieder mit seiner Bande den Behörden entkommen ist. Und er musste im Grunde genommen nur von einem Bundesstaat in den anderen fliehen. Und dann war dann die Polizei im nächsten Bundesstaat für ihn zuständig. Und nachdem er die Behörden dann lange genug genervt hatte, hat man unter anderem deswegen beschlossen, jetzt gründen wir mal eine Bundespolizei, und so ist es zum FBI gekommen. Und so kommt es zu immer mehr Bürokratie. Wir erinnern jetzt mal hier im Marabu Flashback an einen zentralistischen Staat. Vorzüge in zentralistischen Systemen: Man hat eine Volkspolizei, muss keine gründen und man kann sie besingen lassen von Kinderchören und gewissen Damen, die sich Uschi nennen. Kommen wir nun zum westdeutschen Pendant. Mein Lieblingszitat aus der Neuen Deutschen Welle kommt im nächsten Song von Extra Breit: Polizisten, sie rauchen milde Sorte, denn das Leben ist schon hart genug. Zu zweit um dunkle Ecken durch die Nacht. Polizisten müssen wissen, wer bei Nacht was Kriminelles macht. Polizisten wissen, was zu tun ist, denn sie haben Funkverkehr. Polizisten schießen, wenn sie wissen, dass sie müssen, und aus Maschinengegenwehr. Thank you. elektronisch ein. Alles kann ja irgendwann und irgendwie mal wichtig sein. Polizisten wissen, was zu tun ist, denn sie haben Funkverkehr. Polizisten werden jeden Tag und jeden Monat immer mehr. Wenn du abends Eiscreme essend von der Tanzstunde nach Hause gehst, wenn du morgens mit der neuen Bravo an der Haltestelle stehst, wenn du bei McDonald's in der Schlange deinen Kopf nach hinten drehst, kannst du sie sehen. Überwachungskameras haben gerade mal wieder angeschlagen. Maulwurf 3, wir sollten unsere Moderation mal wieder verschlüsseln. Ich fange an. Feuer, zieh mit mir. Sperber 4, ich gebe dir völlig recht. Mir wird von alledem so dumm, als ging mir ein Mühlrad im Kopf herum. Every time I drive, my car police stop me superstar. True, me drive a Fiat and a Mercedes with me Lancia. Yeah. Some more time, I'm gonna ease and down for check some cockney. Them a tell produce insurance license and emoti. But me say, police officer, no give me producer. Police officer, no bother give me producer. Police officer, no give me producer. Police officer, no bother give me producer. To everybody in the downtown, I dedicate this style. Whether you are lawbreaker or you are informer. You could be a PCCID or a inspector. Me no charge for murder, fending to produces where me charge for. So police officer no give me producer. Police officer no bother give me producer. Cause me a smiley culture, me so drive up a Lancia. And me a drive care from me a teenager. Police officer me is a expert driver. So if you see me say no shout or no holler. No stand up in the road with a torch and try pull me over. Cause if it's a dark night myself you will get run over. No come behind me the rug and start flash your flasher. I come rev it beside me pan your scooter. Cause me's a man who woulda just drive faster. And when me feel like it me woulda pull up on a corner. Before you ask any question me already have a answer. And any answer you get me one you know it would be farmland. So police officer no give me producer. Police officer no bother give me producer. Police officer no give me producer. Police officer no bother give me producer. I'm where your people spell me pass through Victoria. And through me I entertain I say no tax from me window. As me go through the lights the whole road take over. And as me drive near I could see clear I was a black Mariah. With six and seven plainclothes police officer. Them didn't look the type of police me could give a fiver. First thing that come into my head, good thing me hide me ganja. Next thing that happened them waving, in other words pull me over. I'm a could I do is sigh and shrug me shoulder. And as them approach me start wind down me window. Me I go tell you how me answer. Every question them fire. What's the name, son? My name's Smiley Culture. Yeah, where do you think you're coming from, lad? From seeing my mother. What's the registration number of the car? Then I can't remember. Where you got in the building, son? I can't say Ricardo. Would you like to have a look? Shy, bloody man, if we ask you answer. Now take the keys out of the car and step out of the motor. Me and my colleagues have got a few questions to ask ya. You'll be on your way as soon as we get an answer. As me come out to the camera, I think I'm here, wonder. What police officer could want with Smiley Culture? Cause with them touch, them I search the interior. But whatever them looking for me hiding place superior. But the way them a search me hand to ask them what them a look for. But me try handle them cause them just handle me closer. Then one draw anchor put him on palm me shoulder and say, where got no top white with that thing you have neither. Just give us what we want the real sensei mania. Me never had no chance me draw out me ganja. As me do that them start rub them on together. One take she will put me in the van or in the back of the rival. Me say you can't do that cause me name Smiley Culture. You want to do that record? Company translator. In a red reggae chance number one was its number. Four kids love it and so does my mother. Tell you what I'll do, a favor for a favor. Just sign your autograph on this piece of paper. Me cutting shots and me just draw out me parka. And the producer me just sang smiley culture. Them never lie, them never bother. Aus dem Jahr 1985 ein Klassiker aus den englischen Top 10, Smiley Culture mit Police Office, so die unverschlüsselte Variante. Wir müssen euch ja hin und wieder auch was zum Verstehen geben im Marabu-Flashback zum Thema Überwachung mit Fischer und Göbel. Ja, und diese ganze wunderbare Überwachung würde ja ohne Technik überhaupt nicht so gut funktionieren, deshalb jetzt Prefab Sprout und Technik. Her husband works in Jodl Bank. He's home late in the morning. Had he been a lawyer, he wouldn't work for pennies. In the morning I go walking, it helps the hurt and soften. I've seen a lot of places, 'cause I miss her very often. But I could never work there. What a shame that I'm not clever. It's for men with horn-rimmed glasses and for distinct A-level passes. What chance so long ago I buried something I should know. What chance so long ago I buried something I should know. Thank you. Kerber 4, was meinst du, sollten wir unseren Hörern Einblicke in unsere Codewörter, in unsere Verschlüsselungen gewähren? Alles zu seiner Zeit, würde ich sagen, und natürlich mit fachkundiger Unterstützung. Dazu ist es uns gelungen, eine ganz, ganz, ganz geheime NSA-Mitarbeiterin hier ins Studio zu holen. Das klingt wirklich nur ganz wenigen Radiostationen in Deutschland. Radio Marabu ist eine davon. Jetzt hören wir erstmal Telefone ab. Blondie hanging on the telephone. I'm in the phone booth. It's the one across the hall. If you don't answer, I'll just bring it off the wall. I know he's there, but I just had to call. You're hanging on the telephone. You're hanging on the telephone. I heard your mother, now she's going out the door. Did she go to work or just go to the store? Ein bisschen Spaß muss sein, dann kommt das Glück von ganz allein. Kerber 4, was haben Roberto Blanco und Robert Mugabe gemeinsam? Maulwurf 3, sie wollen beide keine Schlagersänger sein. Bärbel Naumann, ich wähle 307 und 307, Göbel, das ist genau die Telefonnummer des Büros des NSA. Dort sitzt eine Kollegin, die uns jetzt die Verschlüsselung offenlegen wird, hier auf Radio Marabu. Wir nennen sie? Natürlich mit einem Decknamen, Nachtigall 3. Auf der Mauer, auf der Lauer liegt eine kleine Wanze. Auf der Mauer, auf der Lauer liegt eine kleine Wanze. Seht euch mal die Wanze an, wie die Wanze tanzen kann. Auf der Mauer, auf der Lauer liegt eine kleine Wanze. So, da will ich mal die Auflösung geben und übersetzen. Meine verschlüsselten Moderationen kamen aus einer Kultserie aus der jüngeren Popkultur, nämlich Twin Peaks von Mark Frost und David Lynch. Und Fischer hat sich für seine verschlüsselten Moderationen beim alten Goethe bedient. Die waren sämtlich aus dem Faust. Ja, und es ist ja auch gut zu wissen, dass neben NSU auch NSA in Deutschland aktiv ist. Genau, es verabschieden sich DJV-Mitglied Göbel und ADAC-Mitglied Fischer. Secret Service. LA Goodbye. Looking fine. Across the runway, I can see you. Looking lost and trying not to cry. I see you getting smaller. I wish that I could stop. We try to stay together.